Ich sitze in meinem Zimmer im Hauptquartier des Lärms der ganzen Wohnung. Alle Türen höre ich schlagen. Durch ihren Lärm bleiben mir nur die Schritte dazwischen in den Laufenden erspart. Noch das Zuklappen der Herdtür in der Küche höre ich. Der Vater durchbricht die Türe meines Zimmers und zieht im nachschleppenden Schlafrock durch. Aus dem Ofen im Nebenzimmer wird die Asche gekratzt. Falli fragt durch das Wohnzimmer Wort für Wort öffnend, ob des Vaters Hut schon geputzt ist. Ein Zischen, das mir befreundet sein will, erhebt noch das Geschrei einer antwortenden Stimme. Die Wohnungstüre wird aufgeklinkt und lärmt. Wie aus katanischem Hals öffnet sich dann weiterhin mit dem Singen einer Frauenstimme und schließt sich endlich mit einem dumpfen, männlichen Ruck, der sich am rücksichtslosesten anhört. Der Vater ist weg. Jetzt beginnt der zartere, zerstreutere, hoffnungslosere Lärm, von den Stimmen der zwei Kanarienvögel angeführt. Schon früher dachte ich daran. Bei den Kanarienvögeln fällt es mir von neuem ein. Ob ich nicht die Türe bis zu einem kleinen Spalte öffnen, schlangengleich ins Nebenzimmer kriechen und so auf dem Boden meine Schwester und ihr Fräulein um Ruhe bitten sollte.